Kapitel 2 Auf nach Glücksdorf. Es ist Freitagmorgen. Heute geht Kolja zum letzten Mal in Berlin in die Schule. Koljas Vater hat ab Montag eine neue Arbeit. Morgen fährt er mit seiner Familie nach Glücksdorf. Sie haben dort auch schon eine Wohnung. Sie ist groß und schön. Dort haben wir endlich viel Platz, sagt Papa. 7 Jahre war Kolja in Berlin. Hier hat er seine Freunde. Er will nicht weg. Die Klasse schenkt Kolja eine CD mit den Lieblingssongs von allen Schülern. Kolja freut sich. Kolja gibt allen seine neue Adresse. Kolja Wagner, Kiefer Weg 3, 68618 Glücksdorf. Kolja-Wagner@coolmail.de. Am Nachmittag ist Kolja bei seinen Freunden. Er ist sehr still und traurig. Zu Hause spielt er die CD auf seinen Player. Er hört die Musik von seinen Freunden und packt seine Sachen. In der Nacht kann er nicht schlafen. Ich will nicht weg, denkt er immer wieder. Kolja schläft nicht gut. Am Morgen müssen alle helfen. Sie tragen die Sachen zum Auto. Um 10 Uhr fahren sie los. 5 Minuten später fragt Dennis, wann sind wir da? Papa kennt den Weg, er war ja schon dort. Ich denke, wir brauchen 4 bis 5 Stunden. Was? So lange? Und wann kommen wir zurück? Wir kommen nicht zurück. Wir bleiben dort, Dennis, das weißt du doch. Und wie komme ich in meinen Kindergarten, Mama? Du gehst in einen anderen Kindergarten. Ich will aber in meinem Kindergarten bleiben, Mama. Da sind Leon und Ina und Larissa und... Ich möchte auch in Berlin bleiben. Ich auch. Ich auch. Kinder, bitte. Wir fahren nach Glücksdorf und bleiben dort. Das wisst ihr. Ja, aber... Kolja spricht nicht weiter. Er ist still und sieht aus dem Fenster. Er hört Musik. Nach mehr als 2 Stunden macht Familie Wagner eine Pause. Sie gehen ins Restaurant an der Autobahn und essen. Sie sprechen nicht viel.